Kundgabe 6550. Empfangen am 19.05.1956. Gottes unendliche Liebe. Ewige Verdammnis. Ihr kennet die Liebe und Barmherzigkeit Gottes nicht und seine unaufhörlichen Bemühungen, euch, seine Geschöpfe, aus der Tiefe zur Höhe zu verhelfen. Nichts will er in der Tiefe belassen. Alles einst Gefallene soll wieder zurückkehren zu ihm, um in seiner Nähe unaussprechlich selig sein zu können. Was von ihm getrennt ist, was in großer Entfernung von ihm weilet, das ist unselig und erbarmet ihn. Und seine Liebe locket und rufet, dass dieses Unselige sich ihm wieder zuwende, von dem es sich freiwillig abgewendet hatte. Doch alles geschieht ohne Zwang. Es kann nicht zwangsweise eingewirkt werden auf jene Wesen, dass sie zu Gott zurückkehren. Es kann nur durch Liebe die Rückkehr zu ihm erreicht werden, aber dass sie einmal stattfindet, das ist sicher. Denn Gottes Liebe gibt nichts auf, was ihm gehört, was aus ihm hervorgegangen ist. Weil aber nur die Liebe das gefallene Wesen so beeinflussen kann, dass es freiwillig zurückkehrt, darum muss die Liebeanstrahlung immer wieder das Wesen berühren, solange bis es sich öffnet und von der Kraft der Liebe bestimmt wird, sich Gott wieder zu nähern. Und dieser Vorgang findet statt im Erdenleben, wenn der Mensch sich dessen bewusst wird, dass er gelenkt und geführt wird von einer höheren Macht, dass er sich jener Macht nun hingibt und er seiner inneren Stimme folgt, die eine leise Ansprache Gottes ist. Dann ist sein Widerstand gebrochen und das Wesen auf dem Wege der Rückkehr zu Gott. Denn nun zieht es die Liebe Gottes und seine Barmherzigkeit hilft auch dem noch Unwürdigen zur Höhe. Gottes Liebe ist unendlich und darum kann kein Wesen auf ewig verloren gehen. Gottes Liebe und seine Barmherzigkeit verfolgen das in die Tiefe Gesunkene. Und darum gibt es auch aus der Hölle eine Erlösung, weil die Liebe Gottes größer ist als die Schuld des Sünders und weil die Barmherzigkeit die Schwäche des Gefallenen ausgleichen möchte. Und darum wird jedes Wesen so lange von Gottes Liebe umworben, bis es sich öffnet und einen Strahl in sich wirken lässet. Und dann ist auch der Bann gebrochen, denn die Liebe hat große Kraft. Darum dürfen die Menschen nicht von einer ewigen Verdammung reden. Denn eine ewige Verdammung setzt einen strengen, liebelosen Richter voraus, der dem Wesen jede Freiheit nimmt und unbarmherzig sein Urteil fällt. Gott aber will nicht den Zustand, in dem sich das Unselige befindet, in den es geraten ist aus eigener Schuld, im freien Willen. Gott will das Unselige daraus erretten. Er will es zur Seligkeit führen. Er will es mit seiner Liebe anstrahlen. Und seine Barmherzigkeit macht keinen Unterschied der Größe der Sündenschuld. Aber er zwingt kein Wesen zur Seligkeit. Und darum können solche unglückselige Zustände auch Ewigkeiten dauern, denn sie müssen von dem Wesen selbst beendet werden. Dass alle Hilfe ihnen gewährt wird, könnet ihr Menschen glauben, weil Gottes Liebe unendlich ist und sie auch niemals nachlassen oder sich verringern wird und ob seine Geschöpfe noch so lange im Widerstand verharren. Gott zürnet nicht, sondern es erbarmet ihn die Unglückseligkeit jener Geschöpfe, doch er kann sie nicht in einen Seligkeitszustand versetzen aus seiner Macht heraus, weil dies weder seiner Gerechtigkeit noch der Willensfreiheit seiner Geschöpfe entspräche. Also wird er nur auf den Willen der Seelen so einzuwirken suchen, dass diese freiwillig sich ihm zukehren. Dann aber ist auch eine restlose Rückkehr garantiert, denn die Liebe Gottes ist von solcher Gewalt, dass sie alles besiegt, wo nur ihre Wirksamkeit zugelassen wird. Und einmal wird jedes Wesen zu ihm zurückgekehrt sein. Einmal wird auch die Tiefe alles freigeben müssen, weil die Liebe Gottes stärker ist als der Hass und weil auch der Gegner Gottes sich einmal freiwillig Gott wieder zuwenden wird. Wenngleich dies noch Ewigkeiten dauert, aber die Liebe Gottes wird ihn besiegen. Amen.